Clark! Thank you. ihr Menschen von heute! Blickt eure Zukunft ins Angesicht! Macht euch bereit, die Menschen der Zukunft zu empfangen! Macht euch bereit, die Menschen der Zukunft zu empfangen. and gentlemen, the Light of Knowledge. Because we're Christians. Hooray! electronic music. We'll be right back. Maximal.